Hören Teil 1. Sie hören drei Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es zwei Aufgaben. Ist die Aussage dazu richtig oder falsch? Und welche Antwort, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 22 bis 27 auf dem Antwortbogen. Sie hören die Gespräche einmal. Nummer 22 und 23. Guten Morgen, Frau Kieslowski. Kann ich Sie kurz stören? Guten Tag, Herr Ahmadi. Natürlich. Haben Sie sich gut eingefunden in Ihrer neuen Rolle als Teamleiter? Ja, die Arbeit als Teamleiter gefällt mir und das Team passt auch gut zusammen. Aber es geht um die Teamsitzungen, die ich leite. Ist die zeitliche Belastung durch Teammeetings zu hoch? Das nicht. Wir treffen uns zweimal die Woche und das würde ich auch so beibehalten. Aber die Teamsitzungen, wie sie mein Vorgänger durchgeführt hat, finde ich nicht effizient genug. Die Ergebnisse sind bislang recht mager. Was ist Ihrer Meinung nach die Ursache, dass die Meetings nicht so gut laufen? Im Hinblick auf das Projektziel, die einzelnen Abläufe und die Zwischenergebnisse werden wir nicht konkret genug. Wir grenzen die Themen nicht ausreichend ein. Manchmal besprechen wir im Meeting immer wieder das Gleiche. Ich möchte, dass sich die Teammitglieder gezielt darauf vorbereiten. Mein Anliegen ist es, die Teamsitzungen von Grund auf umzugestalten. Meine Vorschläge dazu sind bei den Kolleginnen und Kollegen aber auf Ablehnung gestoßen, weil es mehr Arbeit bedeutet. Verstehe. Auch wenn viele Mitarbeitende Veränderungen nicht mögen, müssen Sie als Teamleiter Klartext sprechen und das Team durch gute Argumente überzeugen. Ja, das stimmt schon. Von effizienten Sitzungen profitieren ja letztendlich alle. Genau, Herr Ahmadi. Ich bin sicher, dass Ihnen das gelingt. Danke, Frau Kieslowski, für Ihre Unterstützung.